Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Am Mikrofon ist heute wieder Heiner Metzger. Die Moderation, Vorbereitung und Redaktion habe ich nun schon abgeschlossen. Und zu hören war gerade ein Stück von Volker Hein, Prälude zu Ferro Canto Nr. 3, ein Tonbandfragment von der CD Sirene, die CD ist vor zwei Jahren bei dem Label RZ erschienen, Edition RZ. Dazu in einer Stunde ein längeres Feature über Volker Hein in Verbindung mit der gerade genannten CD Sirene. Es sind 8 Kompositionen mit 10 Tracks dokumentiert und ich werde einiges zu Volker Hein, den Komponisten dieser Musik, sprechen und erzählen und versuchen darzustellen, welchen Werdegang und welche Inspiration oder welche Einflüsse bei ihm wirksam waren, die ihn zu der Musik brachten, wo wir ja gerade einen kurzen Ausschnitt hörten. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik, heute wieder am dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel mit 2 Stunden von 22 bis 0 Uhr aktuelle Musik. Und in der ersten Stunde werde ich so einige Neuerscheinungen, neu herausgekommene CDs vorstellen. Das ist einmal Growing Carrots in a Concrete Floor, im März 2013 bei Oral Terrain erschienen, einem Label, das ich gleich noch ein bisschen vorstelle. Dann mehrere Aufnahmen, die bei Audition Records erschienen sind. Einmal The Broken Piano mit der Interpretin Alice Türlings, dann Infrared, Sensor, Shirt and Voice, Aufnahmen von Tonomi Adachi und als drittes Aufnahmen von einem Sampler über Musik aus Mexiko, mexikanische, experimentelle, ja zum Teil elektronische, zum Teil akustische Musik, davon in der ersten Stunde von Klingding. Zunächst also die CD, die im März erschienen ist, Growing Carrots in a Concrete Floor, bei Oral Terrain erschienen, einem Label, das ich glaube in Deutschland nur, von dem man nur CDs bekommt, bei A-Musik in Köln. Das ist die 23. CD, die bei Oral Terrain erschienen ist. Die Musikerinnen sind Ayelet Lehrmann, Viola, Wade Matthews, Digital Synthesis and Field Recordings und Carmel Rass, Violin. Hören wir gleich mal einen Track daraus, und zwar den dritten von der CD Growing Carrots in a Concrete Floor. Thank you. Die Musikerinnen und Musiker auf der CD sind, wie schon gerade genannt, einmal Ayelet Lehrmann. Ayelet Lehrmann hat als Violinistin eine klassische Ausbildung gehabt und hat dann ja, sich entschieden, in neue die Richtung zu sehen und sich erstmal auf einige Weltreisen begeben und dann Philosophie und Biologie studiert und sie ist dann durch ihre Arbeiten an der am Theater in Jerusalem wieder auf ihre künstlerische Arbeit zurückgekommen und hat da eine Installation, Performance namens Stringed präsentiert, die ihr die Möglichkeit dann gab, später als Kuratorin, das macht sie seit 2-3 Jahren, als Kuratorin in der Barber Gallery in Jerusalem für eine Reihe, eine Konzertreihe für experimentelle Musik in Jerusalem zu arbeiten. Die Reihe heißt Wire Tapping und da hat sie dann seit 2-3 Jahren verschiedene Musikreihen organisiert, kuratiert und veranstaltet und daneben ist sie eben weiter tätig als Experimentalkünstlerin und Musikerin an verschiedenen Festivals und Ausstellungen. In der Galerie ist auch die Aufnahme entstanden, von der wir gerade den dritten Track gehört haben, also in der Barbour Galerie in Jerusalem. Hören wir gleich den vierten Track, der im Anschluss auch ungefähr die gleiche Länge hat, 6 Minuten 20 Sekunden. Thank you. Während Ayelet Lerman Viola spielt, ist Wade Matthews mit digital entwickelten Klängen und Field Recordings an der Aufnahme beteiligt. In seiner Selbstdarstellung im Klappentext oder im Beitext zu der CD fängt seine Selbstdarstellung an mit dem Advanced Academic Studies in Composition helped French-born American musician Wade Matthews realized he was not interested in telling other people what or how to play. Also ein klares Statement für die Improvisation, auch eine Ablehnung der Komposition, wo er drin eben sieht, dass da anderen gesagt wird, wie oder was sie zu musikalisch zu tun haben. Wade Matthews war im Februar hier in Hamburg, hat in der Reihe Stark bewölkt gespielt und da konnte man sehen, dass er zwei Laptops benutzt. Einer ist, soweit ich es verstanden habe, eher der Soundgeber, aber so praktisch das Archiv, und der zweite ist dann eben die Bearbeitungsmaschine für die Klänge, die aus dem anderen Laptop, aus dem anderen Computer kommen. Wade Matthews lebt jetzt in Madrid oder Barcelona, das weiß ich jetzt nicht genau mehr, aber in Spanien auf jeden Fall, wo er 1989 hingezogen ist und sich dort auch praktisch so einen Kreis von Mitmusikern und Musikerinnen kennengelernt hat, mit denen er musikalisch ähnliche Interessen teilt. Er hat früher Bassklarinette und alte Flöte wie akustische Synthesizer gespielt, und dabei eben über deren klanglichen Möglichkeiten oder Soundmöglichkeiten nachgedacht. Das hat sich dann verschoben, dieses Nutzen dieser beiden Instrumente auf Laptops, als die dann schnell genug waren, um das machen zu können, was er sich von ihnen erhofft oder was er von ihnen erwartet. Und er hat dann 2007 ein Projekt gegründet, Intermedia 28, mit dem Fotografen Adam Laprot und dem Gitarrist Julio Camarena, arbeitet eben in dem Feld von Kombination von Field Recording, also Aufnahmen, die in der freien Natur entstanden sind oder sogenannten freien Natur oder in der Stadt oder auch immer. Das Feld ist ja unendlich weit geworden, was unter Field Recordings zu verstehen ist. Man könnte ja auch O-Töne sagen, die mehr oder weniger bearbeitet auf jeden Fall aufgenommen werden und bei ihm eben als Material für seine dann in den Live-Performances einsetzende noch weitere Bearbeitung, die eben auch flexibel ist und auf Situationen, die in Improvisation wichtig sind, eingehen kann. Ein dritter längerer Track, fast 10 Minuten. Auf der CD hat er den rein sachlichen Titel 5 und dann gleich mehr über die dritte Musikerin. Die dritte Musikerin, die gerade auch zu hören war auf der Aufnahme, ist Carmel Rass. Carmel Rass komponiert, tritt auf als Violinistin und studiert, also forscht auch in musikwissenschaftlicher Richtung. Sie hat in der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin studiert und und Komposition in der Universität von Chicago. Sie arbeitet gerade in Yale an einer Arbeit über die Beziehung zwischen The Nervous System and Early Romantic Music. Mehr kann man erfahren über ihre Arbeit und ihre verschiedenen Tätigkeitsfelder auf der Webseite www.carmelratz, also mit Z zum Schluss zusammengeschrieben.com, oder ganz einfach auf die Klingding-Seite gehen. Da sind die Links alle eingearbeitet. Die Klingding-Seite hat die Webadresse nach dem dreifachen W. Hier und da. .de/klingding.html. Alles zusammengeschrieben, hier und da mit einem R und einem D, also wie hier und da, ganz gesprochen und nicht gedoppelt oder irgendwie mit Unterbrechungen. Carmel Rass ist also eine Musikerin der jüngeren Generation, die eben die Zusammenhänge und auch Möglichkeiten herausgefunden hat, die zwischen neuer Musik, zeitgenössischer oder aktueller Musik sind, und Improvisation, also die früher oft vorhandene Trennung. Es gibt die Interpreten von zeitgenössischer Musik und es gibt die Improvisationsszene, die scheint sich gerade in der jüngeren Generation aufzulösen, und die Musikerinnen und Musiker stellen fest, dass da viele ähnliche Bearbeitungsformen und auch ähnliche Themen praktisch am Brodeln sind, die musikalisch interessant sind. In ihrem Fall eben zum Beispiel gerade wie auf der Aufnahme zu hören, das Arbeiten mit Sound, also mit Klängen, mit erweiterten Spieltechniken, und das bearbeitet sie eben in zum Beispiel diesem Ensemble, das, ich weiß nicht, ob die jetzt als Trio öfters auftreten, hat sie mir jetzt bisher nicht erschlossen. Auf jeden Fall ist diese Aufnahme entstanden und es gibt bestimmt dann auch Auftrittsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. das Label, wo das erschienen ist, Aural Terrain. Das ist ein Label, das seit weiß nicht wie vielen Jahren existiert und 23 CDs herausgebracht hat. Auf der Webseite, die den gleichen Namen hat, allerdings dann zusammengeschrieben, Aural Terrain mit 2 R, AIRNS.com. Es ist auch ein Listener Room. Das finde ich eigentlich eine sehr sympathische Einrichtung, wo man die verschiedenen oder Teile der verschiedenen CDs anhören kann und dann eben auch übers Netz bestellen oder in den ja leider in Deutschland ein bisschen sparsam gesäten Läden sich eine CD kaufen kann von diesem Label. Es hat sich entwickelt, als das Label war praktisch die Gründungsidee, war irgendwie eine Plattform zu bilden für die verschiedenen Gebiete der aktuellen Musik und da eben das, was da entsteht an Musik, auch mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, CDs rauszubringen, eine Webseite und eben den Listener Room, der die Möglichkeit bietet, das alles auch im Netz ganz aktuell hören zu können. Verschiedene Musiker sind dort öfters vertreten, zum Beispiel Wade Matthews und eben auch der Betreiber des Labels Thanos Chrysakis. Zu nennen wäre dann noch, glaube ich, Jerry Wiggins, der öfters da auftaucht in den Releases, und O'Sullivan und viele andere. Am besten bei Interesse einfach auf die Webseite gucken und sich das Programm des Labels ansehen. Den letzten Track, den ich anspielen möchte von der CD, Growing Carrots in a Concrete Floor, werde ich nicht ganz ausspielen können, weil die Zeit nicht reicht. Das ist der 6. Track, der auch eine Länge von 10 Minuten hat. Ich werde mich auf die Hälfte beschränken. Okay. Thank you. Soweit der Ausschnitt von Growing Carrots in a Concrete Floor. Das war der sechste Track daraus. Und nun weiter mit einigen Aufnahmen, einigen CDs, die ja nicht in materieller Form erschienen sind, sondern als Download-Link niedergelegt sind, abgelegt sind auf der Seite von Audition Records. Audition Records ist ein Label, das seit dem 15. Januar 2010, so konkret wird es angegeben, auf der Webseite von Audition Records besteht und sich als Dokumentararchiv versteht. Also das praktisch Konzerte, Aufnahmen von verschiedenen Musikerinnen aus der experimentalen, improvisierenden und freien Noise-Szene auf diesem Dokumentararchiv verfügbar gemacht werden für die ganze Welt. Also das heißt konkret, man geht auf die Webseite, sieht dann die neuesten Erscheinungen. Die neueste hat den Zähler AR087, also 87 CDs in dem Fall nicht, sondern Releases sind erschienen auf dem Label Audition Records und die Möglichkeit besteht dann, das runterzuladen, sich auf den Rechner zu laden und anzuhören. Das ist auch die Idee. Betrieben wird Audition Records kuratiert und gemanagt von Julian Bonequi aus Mexiko in Zusammenarbeit mit Aniana Heras aus Spanien und dem Partnern NK-Projekt aus Berlin und Salon Prü. Seit einem Jahr kuratiert Audition Records auch einige musikalische Veranstaltungsreihen in Berlin, sowie zum Beispiel RAM, RAM, Radical Animation and Music, zusammen mit dem Salon Prü im K77, dem Veranstaltungsraum, oder mit Bayrois zusammen die Ohrengala-Serie. Und das geht auch weiter mit verschiedenen neuen Projekten. Am besten sich ansehen auf der Webseite www.auditionrecords.com. Davon habe ich auch die jetzt folgende Aufnahme zusammen, die eingespielt hat. Die Musikerin Anais Türlings. Anais Türlings bearbeitet das Klavier und ist ganz interessant, das Label oder die Audition Records macht dann, stellt den sich dort musikalisch klanglich vorstellenden Musikern dann auch Fragen und dann erfährt man einiges in den Antworten, die dann zu lesen sind auf der Webseite und sie zum Beispiel Anais Türlings hat dann auch zum Beispiel über ihr Leben, über ihren musikalischen Werdegang berichtet und erzählt zum Beispiel, dass sie mit Klavierspielen im Alter von 6 Jahren, wie das oft so ist, angefangen hat und dass sie einen Lehrer hatte, der ihr ziemlich früh von Györgyi Kurtak Játékok nahegelegt hat, das zu spielen. Und Játékok hat eben schon, also diese Stücke von Györgyi Kurtak, da sind schon einige Elemente drin, die sie dann später auch schon auch weiter verwendet. Das Spielen mit Fäusten, mit Unterarm, mit praktisch dem ganzen Körper auf dem Klavier, mit dem Klavier. Und das hat sie dann weiterentwickelt. Sie wollte dann eigentlich eine akademische Ausbildung machen und hat mit 18 angefangen, im Konservatorium Komposition zu studieren, hat das aber dann wieder abgebrochen, weil sie gemerkt hat, das interessiert sie dann doch nicht so sehr und sie hält sich dann immer nur in den Improvisationsklassen auf oder dem Ensemble Rock de Chambre, das da von Michel Massot geleitet wurde und da hat sie zwischendrin auch Trompete gespielt und sich dann eben doch wieder auf das Klavier zu sehr gestürzt, so sehr, dass sie dann praktisch sich an den Armen verletzt hat und da durch 2 Jahre eine Pause einlegen musste am Klavierspiel und hat sich dann da eben Gedanken gemacht in der Zeit, wie sie weiter am Klavier das machen kann. Also das werden wir gleich hören, was sie sich vorgenommen hat und ohne sich eben zu verletzen, hat dadurch einige Präparationen an ihren Armen sich ausgedacht, die sie entwickelt hat. Deshalb heißt es auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie finde, es gibt dann so einen Untertitel, wo sie praktisch die beschreibt, bisschen, also es gibt wohl so eine Schiene, die sie sich an den Unterarm festmacht, um da auf den Seiten zu spielen. Das naheliegende Problem ist dann natürlich, dass sie in Räumen, in denen Klaviere stehen, diese Klaviere oder diese Flügel möglichst natürlich kaum benutzen kann, weil die Besitzer, die Eigner dieser Räume, dieser Veranstaltungsräume dann eben Sorge haben, dass ihr Klavier, ihr Flügel Schaden nimmt und für dezentere Aufführungen dann nicht mehr so unbeschadet zur Verfügung steht. Das scheint ihr irgendwie öfters zu begegnen. Sie lebt jetzt in Berlin, kommt eigentlich aus Brüssel und findet die Szene interessant in Berlin und hat das Gefühl, dass da wirklich sehr großer Austausch ist und sehr viele Möglichkeiten. Es gibt andere Musiker zu treffen, was sehr oft festgestellt wird. Berlin scheint ja irgendwie gerade so ein europäisch fast internationales Zentrum für improvisierte Experimentalmusik zu sein. Und ja, sie arbeitet zum Teil in Vorbereitung auf Konzerte oder auf Performances mit grafischen Partituren, die ihr mehr so einen Einstieg oder auch so eine Idee über den Verlauf geben. Das passiert aber oft so, dass sie dann bei der Performance auch dieses konzeptionelle Vordenken, Vorplanen verlässt und sich dann mehr in den Spielprozess, in den musikalischen Prozess einlässt. Hören wir gerade jetzt die auf Audition Records veröffentlichte Aufnahme, die ist entstanden in dem eben erwähnten RAM, dem Radical Animation and Music, in der Konzertreihe am 2012 im Salon Brü und hat den Titel The Broken Piano. Anais Türlings.